Bett gemessen und endlich einen eigenen Deckenbau. Wer sagt das? Was und wann ich muss, bestimme ich selber. Wichtig. Was? Ich bin ein freier Biber, ich kann tun und lassen, was ich will. Das kann ich allerdings auch und vielleicht bin ich zufälligerweise gar nicht, dass du mir beim Dammbauen hilfst. Gut, wenn das so ist, dann geh ich mal. Bis später. Meißelzahn. Nase. Stinkgesund. Blödpuppe. Mundschall. Wappe, Wappe. We'll be right back.